Abschnitt 4 aus Oliver Twist, Band 2, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 28. Kapitel: Von den Bewohnern des Hauses, in welchem Oliver sich befand und was sie von ihm dachten. In einem artigen Zimmer, dessen Mobilien freilich mehr nach altmodiger Bequemlichkeit als nach moderner Eleganz aussahen, saßen zwei Damen an einem wohlbesetzten Frühstückstische. Mr. Giles wartete im vollständigen schwarzen Anzuge auf. Er stand kerzengerade in der Mitte zwischen dem Schenk- und Frühstückstische mit zurückgeworfenem und fast unmerklich zur Seite geneigtem Kopfe, den linken Fuß vorangestellt und mit der rechten Hand im Busen, während die herunterhängende linke einen Präsentierteller hielt und sah aus, als wenn er sich des angenehmen Bewusstseins seiner Verdienste und Wichtigkeit freute. Die eine der beiden Damen war betagt, allein die hohe Lehne ihres Stuhles nicht gerader als sie selbst saß. Ihr Anzug war ein Muster von Sauberkeit und Genauigkeit, altmodisch, doch nicht ohne Spuren der Einwirkung des Tagesgeschmacks. So saß sie stattlich da, die gefalteten Hände auf dem Tische vor ihr, die Augen, denen die Jahre nur wenig von ihrem Glanze genommen, aufmerksam auf die jüngere Dame geheftet, die in der ersten zarten Blüte der Weiblichkeit stand, eine der jungfräulichen Gestalten, von welchen wir ohne Sünde annehmen mögen, dass Engel sie bewohnen, wenn es der Allmächtige zur Ausführung seiner Absichten jemals zulässt, dass sich die Himmelsbewohner in Gestalten der Sterblichen verkörpern dürfen. Sie befand sich noch im 17. Jahre und ihre Figur war so leicht und ätherisch, so zart und edel, so lieblich und schön, als wäre die Erde ihre Wohnstätte nicht, als könnten die gröberen Wesen dieser Welt mitnichten zu ihr passende Mitgeschöpfe sein. Der Geist, der aus ihren dunkelblauen Augen leuchtete und aus ihren edlen Zügen sprach, schien ihrem Alter zuvorgeeilt und kaum von dieser Welt zu sein, und doch verkündete der lebensvolle, freundlich holde Ausdruck ihrer Mienen, die tausend Lichter, die auf ihrem rosigen Antlitz spielten und keinen Schatten auf ihm lagern ließen, ihr Lächeln, ihr frohes, seliges Lächeln, die höchste Gesinnungsschöne, den reinsten Herzensadel, die wärmste Liebe und Zärtlichkeit, die besten Gefühle und Eigenheiten der menschlichen Natur. Sie war eifrig mit den kleinen Anordnungen zum Frühstück beschäftigt, und als sie zufällig die Augen aufschlug, während die ältere Dame sie anblickte, strich sie freundlich das einfach auf der Stirn gescheitelte Haar zurück, und aus ihren Blicken leuchtete eine solche tief innige Zärtlichkeit und natürlich ungefälschte Liebenswürdigkeit hervor, dass selige Geister gelächelt haben möchten, sie so zu schauen. Die ältere Dame lächelte, doch ihr Herz war voll und sie trocknete eine Zähre in dem freundlichen Auge ab. »Brittles ist also schon seit einer Stunde fort?« fragte sie nach einem kurzen Stillschweigen. »Eine Stunde und 12 Minuten, Ma'am«, antwortete Giles auf seine silberne Uhr blickend, die er an einem schwarzen Bande herauszog. »Er ist immer langsam«, bemerkte die alte Dame. »Er war von jeher ein langsamer Knabe, Ma'am«, sagte Giles, und angesehen, dass Brittles beiläufig gesagt einige 30 Jahre ein langsamer Knabe gewesen war, schien es nicht eben wahrscheinlich zu sein, dass er jemals ein Hurtiger werden würde. »Ich glaube, er wird eher schlimmer als besser«, fuhr die alte Dame fort. »Es würde gar nicht zu entschuldigen sein, wenn er sich aufhielte, um etwa mit anderen Knaben zu spielen. fiel die junge Dame lächelnd ein. Mr. Giles überlegte offenbar, ob er sich mit Schicklichkeit auch ein ehrerbietiges Lächeln erlauben dürfe, als ein Gig vorfuhr, ein dicker Herr heraussprang, in das Haus hereinstürmte und so eilig in das Zimmer hereinpolterte, dass er fast Mr. Giles und den Teetisch umgeworfen hätte. »So etwas ist mir ja in meinem ganzen Leben nicht vorgekommen«, rief er aus. »Meine beste Mrs. Maylie, dass sich der Himmel erbarme, und obendrein in der Stille der Nacht. Es ist ganz unerhört, ganz unerhört!« Er schüttelte bei diesen Kondolenzexklamationen beiden Damen die Hände, nahm Platz und erkundigte sich nach ihrem Befinden. »Es ist ein Wunder, dass der Schreck sie nicht getötet, auf der Stelle getötet hat«, fuhr er fort. »In aller Welt, warum schickten sie nicht wahrhaftig? Mein Bedienter hätte in einer Minute hier sein sollen, oder ich selbst und mein Gehülfe. Jeder Mann würde mit Freuden hergeeilt sein. Es versteht sich ganz von selbst. Unter solchen Umständen, Himmel, und so unerwartet und in der Stille der Nacht!« Der Doktor schien besonders durch den Umstand ganz außer sich geraten zu sein, dass der Einbruch unerwartet und zu nächtlicher Zeit versucht war, als wenn es die feststehende Gewohnheit der im Fache des Einbrechens arbeitenden Gentlemen wäre, ihre Geschäfte um Mittag abzumachen und ihr Erscheinen ein paar Tage vorher durch Briefpost anzukündigen. »Und Sie, Miss Rosa«, sagte der Doktor zu der jungen Dame, »ich befinde mich vortrefflich«, unterbrach sie ihn, »aber oben liegt ein Verwundeter und die Tante wünscht, dass Sie ihn besuchen.« »Ah, ich entsinne mich«, versetzte der Doktor, »wie ich höre, haben Sie ihm die Wunde beigebracht, Giles?« Mr. Giles, der in einem Fieber von Aufregung die Tassen geordnet hatte, errötete sehr stark und erwiderte, dass er die Ehre habe. »Die Ehre«, sagte der Doktor, »doch mag sein, dass es ebenso ehrenvoll ist, einen Dieb in einem Waschhause als einen Gegner auf 12 Schritte weit zu treffen. Bilden Sie sich ein, er hätte in die Luft geschossen, und Sie haben ein Duell gehabt, Giles.« Mr. Giles, der in dieser scherzhaften Behandlung der Sache einen ungerechten Versuch erblickte, seinen Ruhm zu verkleinern, erwiderte ehrerbietig, dass es seinesgleichen nicht zukäme, ein Urteil darüber auszusprechen, allein er lebe doch des Glaubens, dass die Sache für den Getroffenen kein Spaß gewesen sei. »Beim Himmel, das ist wahr«, sagte der Doktor. »Wo ist er? Führen Sie mich zu ihm. Ich werde bald wieder bei Ihnen sein, Mrs. Maylie.« Er folgte fortwährend sprechend Mr. Giles die Treppe hinauf, und während er hinaufgeht, werde dem Leser gesagt, dass Mr. Losburn, der auf 10 Meilen im Umkreise unter dem Namen des Doktors bekannte Wundarzt, mehr infolge eines heiteren Temperaments als guten Lebens beleibt geworden und ein so gutherziger und biederer, nebenher auch wunderlicher alter Junggesell war, als man einen solchen in einem solchen Umkreise wohl selten finden möchte. Der Doktor blieb weit länger abwesend, als es die Damen vermutet hatten. Es wurde ein langer, flacher Kasten aus dem Gig geholt, häufig geklingelt, die Dienerschaft lief Trepp auf, Trepp unter, mit einem Worte, es musste wohl etwas Wichtiges vorgehen. Endlich trat er mit einer äußerst geheimnisvollen Miene wieder herein, verschloss die Tür sorgfältig und sagte, während er mit dem Rücken an sie gelehnt stehen blieb, als wenn er verhindern wolle, dass jemand hereinkäme: »Mrs. Maylie, dies ist ein ganz wunderbarer Fall. Ich will doch hoffen, dass der Patient nicht in Gefahr ist«, fragte die alte Dame. »Es würde den Umständen nach nicht zu verwundern sein«, erwiderte Losburn, »obwohl ich es nicht glaube. Haben Sie den Dieb gesehen?« »Nein.« »Auch sich ihn nicht beschreiben lassen?« »Nein.« »Bitt um Vergebung, Ma'am«, fiel Giles ein, »ich wollte Ihnen eben eine Beschreibung von ihm geben, als Dr. Losburn erschien.« Die Sache verhielt sich indes so, dass sich Mr. Giles nicht hatte überwinden können, das Geständnis zu machen, dass er nur einen Knaben getroffen habe. Er hatte wegen seines mutvollen Benehmens so große Lobsprüche erhalten, dass er nicht umhin gekonnt, die Aufhellung der Sache noch ein paar entzückende Minuten aufzuschieben, um noch ein Weilchen in dem süßen Bewusstsein des Ruhms einer unerschütterlichen Herzhaftigkeit zu schwelgen. »Rosa wünschte, den Mann zu sehen«, sagte Mrs. Maylie, »allein ich wollte nichts davon hören.« »Hm«, sagte der Doktor, »er sieht aber nicht eben sehr fürchterlich aus. Möchten Sie ihn auch nicht in meiner Gegenwart sehen?« »Warum nicht, wenn Sie es für notwendig halten«, erwiderte die alte Dame. »Ich muss es für notwendig erklären oder bin doch jedenfalls überzeugt, dass Sie es gar sehr bedauern würden, es nicht getan zu haben, wenn Sie ihn später zu sehen bekämen. Er ist vollkommen ruhig und wir haben auch in allen Beziehungen für ihn gesorgt. Erlauben Sie mir Ihren Arm, Miss Rosa. Auf meine Ehre, Sie brauchen nicht im Mindesten Furcht zu hegen.« Der Doktor legte unter noch viel anderen redseligen Versicherungen, dass die Damen durch den Anblick des Verbrechers angenehm überrascht werden würden, den Arm der Jüngeren in den seinigen, bot Mrs. Maylie seine andere freie Hand und führte sie mit der förmlichsten Galanterie die Treppe hinauf. »Lassen Sie mich nun hören, was Sie von ihm denken«, sagte er, als sie vor der Tür des Patienten standen. »Er hat sich seit vielen Tagen den Bart nicht abnehmen lassen, sieht aber trotzdem keineswegs wie ein Gurgelabschneider aus.« Er führte die Damen hinein und an das Bett, schob die Umhänge zurück, und sie erblickten statt eines grimmig aussehenden Banditen einen vor Schmerz und Erschöpfung eingeschlafenen Knaben. Olivers verbundener Arm lag auf seiner Brust und sein Kopf ruhete auf dem andern, der durch sein langes, wallendes Haar fast versteckt war. Rosa setzte sich, während Losburn im Anschauen des Knaben verloren dastand, oben an das Bett des Letzteren, beugte sich über ihn hinunter und strich ihm leise das Haar von der Stirn, auf welche ein paar Tränen von ihrem Auge hinabfielen. Der Knabe regte sich und lächelte im Schlafe, als wenn ihn diese Zeichen des Mitgefühls und zarten Erbarmens aus einem süßen Traume von nie gekonnter Liebe und Zärtlichkeit aufgeweckt hätten, so wie entfernte Töne einer lieblichen Melodie oder das Rauschen des Wassers an einem heimlichen Plätzchen oder der Duft einer Blume oder selbst das Aussprechen eines teuren Namens bisweilen plötzlich unbestimmte Bilder in diesem Dasein nie erlebter Szenen und die gleich einem Hauche wieder verschwinden, vor die Seele zaubert, Szenen, die aus der dunklen Erinnerung eines längst vergangenen, glücklicheren Daseins emporzutauchen scheinen, denn keine Kraft der menschlichen Seele vermag es, sie wieder zurückzurufen. »Ich bin fast außer mir vor Verwunderung«, flüsterte die alte Dame. »Dieses arme Kind kann nun und nimmermehr ein Diebs- und Räuberzögling sein. Das Laster schlägt seinen Wohnsitz in gar vielerlei Tempeln auf«, versetzte Losburn seufzend, »und erscheint oft genug in lieblicher Gestalt.« »Aber doch nicht bei solcher Jugend«, fiel Rosa ein. »Meine teure Miss«, entgegnete der Wundarzt mit traurigem Kopfschütteln, Das Verbrechen beschränkt sich gleich dem Tode nicht auf die Bejahrten und Abgelebten allein. Die Jugendlichsten und Schönsten sind nur zu oft seine auserwählten Opfer. O Sir, können Sie wirklich glauben, dass dieser zarte Knabe sich freiwillig den schlimmsten Bösewichtern zugesellt hat? Wendete Rosa eifernd ein. Losburn schüttelte den Kopf mit einer Miene, als ob er es für sehr möglich hielte, und führte die Damen in das anstoßende Zimmer, damit der kleine Patient, wie er sagte, nicht gestört würde. »Aber selbst wenn er ruchlos gewesen wäre«, fuhr Rosa fort, »so bedenken Sie, wie jung er ist, dass er vielleicht nie eine liebevolle Mutter, vielleicht nicht einmal ein elterliches Haus gekannt hat, und wie wahrscheinlich es ist, dass ihn schlechte Behandlung, Schläge oder Hunger genötigt haben, sich an Menschen anzuschließen, die ihn zum Verbrechen zwangen.« »Tante, beste Tante, bedenken Sie das doch ja, ehe Sie zugeben, dass der kranke Kleine in ein Gefängnis geschleppt wird, das auf alle Fälle das Grab jeder Hoffnung der Besserung bei ihm sein würde. Oh, so gewiss Sie mich lieb haben und es wissen, dass ich bei Ihrer Güte und Zärtlichkeit meine Elternlosigkeit nie empfunden, dass ich sie aber schmerzlich hätte fühlen können und gleich hülf- und schutzlos wie dies arme Kind sein könnte. Haben Sie Mitleid mit ihm, ehe es zu spät ist.« »Mein liebes Kind«, sagte die ältere Dame, das weinende Mädchen an die Brust drückend, »glaubst du, ich würde auch nur ein Haar seines Hauptes krümmen lassen wollen?« »Oh nein, beste Tante, Sie wollen und können es nicht«, rief Rosa mit Lebhaftigkeit aus. »Nein«, fuhr Mrs. Maylie mit bebender Lippe fort, »meine Tage neigen sich zu ihrem Ende, und möge ich Barmherzigkeit erfahren, wie ich sie anderen erweise. Was kann ich zur Rettung des Knaben tun, Sir?« Losburn ging nachsinnend einige Male im Zimmer auf und nieder, stand dann wieder still, rieb sich heftig die Stirn und sagte endlich, »Ich hab's, Ma'am. Ja, ich sollte meinen, dass ich es schon einrichten könnte, wenn Sie mir unbeschränkte Vollmacht geben wollen, Giles und Brittles, den großen Jungen, in das Boxhorn zu jagen. Giles ist ein alter Diener Ihres Hauses und ein treuer Mensch, das weiß ich, und Sie können es bei ihm auf tausenderlei Weise wieder gut machen und ihn obendrein dafür belohnen, dass er ein so guter Schütz ist. Sie haben doch nichts dawider? Wenn es kein anderes Mittel gibt, das Kind zu retten, nein, antwortete Mrs. Maylie. »Auf mein Wort, es gibt kein anderes Mittel«, versicherte Losburn. »Dann bekleidet Tante Sie mit voller Macht«, sagte Rosa durch ihre Tränen lächelnd. »Aber bitte setzen Sie den beiden guten Leuten nicht härter zu, als es unumgänglich notwendig ist.« »Sie scheinen zu glauben«, entgegnete der Doktor, »dass alle Welt heute zu Hartherzigkeit geneigt ist, Sie selbst allein ausgenommen. Ich will nur um des aufwachsenden männlichen Geschlechts insgemein Wissen hoffen, dass der erste Ihrer würdige junge Mann, der Ihr Mitleid in Anspruch nimmt, sein Wort bei Ihnen anbringt, wenn Sie sich in einer ebenso verwundbaren und weichherzigen Stimmung befinden.« Und wünsche nichts mehr, als dass ich selbst ein junges Herrlein sein möchte, um sogleich einen so günstigen Augenblick wie den gegenwärtigen benutzen zu können. Sie sind ein ebenso großer Knabe als unser guter Brittles, sagte Rosa errötend. »Dazu gehört eben nicht viel«, versetzte der Doktor herzlich lachend. »Doch um auf den kleinen Knaben zurückzukommen, wir haben der Hauptsache bei unserem Vertrage noch nicht erwähnt. Er wird ohne Zweifel in ungefähr einer Stunde aufwachen, und obgleich ich dem breitmäuligen Constable unten gesagt habe, dass bei Gefahr seines Lebens nicht mit ihm gesprochen werden dürfe, so denke ich doch, dass wir es ganz dreist tun können. Ich mache nun die Bedingung, dass ich ihn in Ihrer Gegenwart examiniere und dass er, wenn wir seinen Aussagen nach urteilen müssen und wenn ich ihn zur Befriedigung Ihres kalten Verstandes dartun kann, dass er, was mehr als möglich, durch und durch verderbt ist, seinem Schicksale ohne weitere Einmischung zum wenigsten von meiner Seite überlassen wird.« »Nein, Tante, nein«, flehte Rosa. »Ja, Tante, ja«, sagte der Doktor, »sind wir einig?« »Er kann nicht im Laster verhärtet sein«, sagte Rosa, »es ist unmöglich.« »Desto besser«, entgegnete Losburn, »dann ist umso mehr Grund vorhanden, meinen Vorschlag dreist anzunehmen.« Der Vertrag wurde endlich geschlossen und man setzte sich, um in großer Spannung Olivers Erwachen abzuwarten. Die Geduld der beiden Damen sollte indes auf eine längere Probe gestellt werden, als sie nach des Doktors Äußerungen gefürchtet hatten, denn eine Stunde verging nach der anderen und Oliver lag fortwährend im festesten Schlummer. Es war Abend geworden, als ihnen der gutherzige Losburn die Nachricht brachte, dass der Patient endlich hinreichend wach geworden wäre, um Rede und Antwort geben zu können. Er sei sehr krank, wie Losburn sagte, und sehr schwach infolge des Blutverlusts. Allein sein Gemüt durch den Wunsch, etwas zu enthüllen, so beunruhigt, dass er, der Doktor, es für besser halten müsse, ihn reden zu lassen, als, was sonst geschehen sein würde, darauf zu bestehen, dass er sich bis zum folgenden Morgen ruhig halten solle. Die Unterredung währte lange, denn Oliver erzählte ihnen seine ganze Lebensgeschichte und oft nötigten ihn Schmerz oder Erschöpfung innezuhalten. Die schwache Stimme des kranken Knaben, sein rührend schauerlicher Bericht über eine lange Reihe trostloser Leiden und Missgeschicke von verhärteten Menschen über ihn verhängt, hörte sich in dem verdunkelten Zimmer gar feierlich an. Oh, wie viel weniger Unrecht und Ungerechtigkeit, Leid und Grämen, Grausamkeit und Elend, wie es jeder Tag mit sich bringt, würde sein, wenn wir, indem wir Unterdrücker oder Quäler unserer Mitmenschen sind, nur mit einem einzigen Gedanken an die finster drohenden Anklagen gegen uns dächten, die gleich dichten, schweren Wolken freilich langsam, aber desto gewisser zum Himmel emporsteigen, um dereinst ihre Racheblitze auf unsere Häupter herabzusenden, wenn wir im Geist nur einen Augenblick hören wollten auf das schauerliche Zeugnis der Stimmen der Toten und Hinübergegangenen zu ihrem und zu unserem Schöpfer und Richter, die keine menschliche Macht oder Gewalt unterdrücken, kein Stolz verstummen machen kann. Olivers Kissen war in dieser Nacht durch Frauenhände geglättet und Liebenswürdigkeit und Tugend bewachten seinen Schlummer. Er empfand eine selige Ruhe und hätte sterben mögen ohne Murren. Sobald die Unterredung mit ihm beendet und er, was fast augenblicklich geschah, wieder eingeschlummert war, trocknete der Doktor seine Augen, verwünschte sie wie gewöhnlich wegen ihrer Schwäche und begab sich darauf in die Küche hinunter, um seinen Feldzug gegen Mr. Giles und Konsorten zu beginnen. Er fand die ganze Dienerschaft nebst dem Constable und dem Kesselflicker versammelt, der in Anbetracht seiner geleisteten Dienste eine besondere Einladung erhalten hatte, den ganzen Tag zu bleiben und sich wieder zu stärken und zu erquicken. Der Constable war ein Gentleman mit einem großen Stabe, großem Kopfe, großen Munde und großen Halbstiefeln und sah aus, als wenn er sehr reichlich im gespendeten Ale gezecht hätte, was auch in der Tat der Fall war. Als der Doktor eintrat, wurden noch immer die Abenteuer der vergangenen Nacht besprochen. Mr. Giles verbreitete sich über seine Geistesgegenwart und Brittles bekräftigte mit einem Ale-Kruge in der Hand alles, was Mr. Giles erst noch sagen wollte. »Bleib sitzen«, sagte der Doktor mit einer Handbewegung. »Schönen Dank, Sir«, sagte Mr. Giles. »Mrs. befahl mir, ein wenig Ale auszuteilen, und da es mir in meinem eigenen kleinen Zimmer zu eng war und da mich nach Gesellschaft verlangte, so trinke ich meinen Anteil hier.« Brittles und die übrigen drückten durch ein leises Gemurmel ihr Vergnügen über Mr. Giles' Herablassung aus, und Mr. Giles blickte mit einer Gönnermiene umher, welche deutlich sagte, dass er, solange sie ein schickliches Benehmen beobachteten, ihre Gesellschaft sicher nicht verlassen würde. »Wie befindet sich der Patient heute Abend, Sir?« fragte Giles. »Nicht eben gar zu gut«, erwiderte der Doktor. »Ich fürchte, Giles, dass Sie sich selbst in eine arge Klemme gebracht haben.« »Ich will doch hoffen, Sir, Sie wollen nicht sagen, dass er sterben würde«, sagte Giles zitternd. »Ich könnte nie wieder ruhig werden, wenn es geschähe. Sir, ich möchte um alles Silberzeug im Lande keinem Knaben das Leben nehmen, nicht einmal Brittles.« »Das ist die Sache nicht«, fuhr der Doktor geheimnisvoll fort. »Fürchten Sie Gott und haben Sie ein Gewissen, Giles?« »Ja, Sir, ich sollte meinen«, stotterte der sehr blass gewordene Haushofmeister. »Und wie steht es mit Ihnen, junger Mensch? Haben Sie auch ein Gewissen, Brittles?« »Barmherziger Himmel, Sir, wenn Mr. Giles ein Gewissen hat, hab ich auch eins.« »Dann sagt mir beide, alle beide, wollt ihr es auf euer Gewissen nehmen, zu beschwören, dass der verwundete, obenliegende Knabe derselbe ist, der gestern Nacht durch das kleine Fenster gesteckt wurde? Heraus mit der Sprache! Sagt an! Sagt an!« Der Doktor, der aller Welt als der sanftmütigste Mann von der Welt bekannt war, sprach diese Worte in einem so schauerlich zornigen Tone, dass Giles und Brittles, die durch Ale und Aufregung ziemlich illuminiert waren, einander vollkommen betäubt anstarrten. »Achten Sie auf die Antwort, welche erfolgen wird, Constable«, sprach der Doktor weiter und hob mit großer Feierlichkeit den Zeigefinger empor. »Es kann früher oder später viel darauf ankommen.« Der Constable nahm eine so weise Miene an, als er konnte, und griff zu seinem Stabe. »Sie werden bemerken, es handelt sich einfach um die Identität der Person«, fuhr der Doktor fort. »Sie haben vollkommen recht, Sir«, sagte der Constable unter heftigem Husten, denn er hatte sehr rasch seinen Krug Ale geleert, wovon einiges den unrechten Weg genommen. »Es wird in das Haus eingebrochen«, sagte der Doktor, »und zwei Leute sehen einen Knaben auf einen einzigen flüchtigen Augenblick mitten im Pulverdampfe, in der Verwirrung des nächtlichen Schreckens und Aufruhrs. Am folgenden Morgen kommt ein Knabe in dieses Haus, und weil er zufällig den Arm verbunden hat, legen die Leute gewaltsame Hand an ihn, bringen sein Leben dadurch in die augenscheinlichste Gefahr und schwören, dass er an dem Einbruche teilgenommen habe. Die Frage ist nun die, ob das Benehmen besagter Leute durch die Umstände gerechtfertigt erscheint und wo nicht, in was für eine Lage sie sich selber versetzen. Und nun noch einmal«, donnerte der Doktor, während der Constable Giles und Brittles mit bedenklich mitleidiger Miene ansah, »seid ihr gewillt und imstande, vor Gott und auf das heilige Evangelium die Identität des Knaben zu beschwören?« Brittles blickte Giles und Giles Brittles zweifelhaft und fragend an. Der Constable hielt die Hand hinter das Ohr, damit ihm ja nichts von der Antwort entgehen möchte. Die Köchin, das Hausmädchen und der Kesselflicker beugten sich vor, um zu lauschen, und der Doktor schaute mit scharfen Blicken umher, als das Heranrollen eines Wagens und gleich darauf das Läuten der Gartentorglocke vernommen wurde. »Es sind die Polizeimänner aus London«, rief Brittles sich sehr erleichtert fühlend aus. »In aller Welt, wie kommen denn die hierher?«, fragte der Doktor seinerseits erschreckend. »Ich und Mr. Giles haben heute Morgen nach ihnen geschickt«, antwortete Brittles, »und ich wundere mich nur, dass sie so spät kommen.« »Ah, sie schickten nach ihnen. Ei, so wollt ich, dass dieser und jener sie holte. Ihr seid hier doch lauter verwünschte Dummköpfe«, sagte der Doktor im Hinauseilen. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 9. August 2024.